Es war einmal ein Soldat, der war sehr geschickt und gescheit. Er hatte lange Zeit in der Armee gedient, doch war der Krieg jetzt vorbei. Viele Jahre hatte der junge Mann dem König treu gedient, und nun träumte er davon, die Welt zu erobern und reich zu werden. Leicht gesagt, denn außer Krieg führen hatte er nichts gelernt. Ob sein Willen und seine Entschlossenheit ihn wohl ans Ziel bringen würden? Auf dem Heimweg überlegte er, wie er sein Ziel angehen sollte. Da hörte er auf einmal einen fürchterlichen Lärm. Und dann fing auch noch der Boden unter seinen Füßen zu beben an. Was war los? Der Soldat ging vorsichtig mit dem Gewehr im Anschlag in die Richtung, aus der der Lärm kam. Nicht weit von sich sah er einen riesigen Mann, der einen Baum nach dem anderen aus dem Boden riss. Ganz so, als ob er Blumen pflücken würde. Und jedes Mal schüttelte sich die Erde und rüttelte wie bei einem Erdbeben. Der riesige Mann hatte langes, blondes Haar, breite Schultern und Hände, die siebenmal größer als unsere Hände waren. Doch sein Gesicht war freundlich. Ja, er sah sogar sehr gutmütig aus. Der Soldat senkte sein Gewehr und näherte sich dem starken Mann. »Du hast aber Kraft, Mann um Mann«, bewunderte ihn der Soldat. »Sag mal, hättest du nicht Lust, mit mir in die weite Welt zu ziehen und reich zu werden?« »In die weite Welt ziehen und reich werden und obendrein vielleicht noch einen Pfannkuchen?« »Junger Mann, ich habe mein Leben lang davon geträumt, aus diesem Wald rauszukommen. Lass mir nur ein wenig Zeit, dieses kleine Bündel Holz meiner Mutter zu bringen. Dann bin ich dein Mann«, erwiderte der Riese erfreut. Der starke Mann riss eine Liane von einem Baum, band das Bündel zusammen, schulterte den Packen Holz, als ob er nichts wäre, und lief zu seiner Mutter. Ein paar Minuten später kam der Riese mit seinem Ranzen auf dem Rücken wieder zurück. Die beiden machten sich auf den Weg. Sie gingen einige Stunden und unterhielten sich vergnügt, bis sie zu einer Waldlichtung kamen. Da trafen sie einen gar eigenartigen Jäger. Er hatte gerade eine Beute im Visier. Nur war auf weiter Flur kein Tier zu sehen. »Nun, verehrter Jäger, mit Verlaub, auf was schießen Sie?« fragte der Soldat höflich. Der Jäger war sehr, sehr konzentriert und erwiderte: »Auf eine Fliege.« »Auf eine Fliege?« wiederholten die beiden Kumpane. »Ich will auf ihr linkes Auge schießen«, antwortete der Jäger bestimmt. »Auf das linke Auge?« fragte der Riese ungläubig. »Ja, wieso? Die Fliege sitzt auf einem Ast einer alten Eiche, etwa 2 Kilometer von hier entfernt«, erklärte der Jäger. »Du hast aber einen Adlerblick, Mann um Mann«, entgegnete ihm der Soldat bewundernd. »Du solltest diese Fliege lieber in Ruhe lassen und mit uns in die weite Welt ziehen. Wir drei könnten gemeinsam Wunder vollbringen. Was meinst du?« Der Jäger setzte sein Gewehr ab und war einverstanden, mit den beiden Kumpanen in die Welt zu ziehen. Kurze Zeit später machten die drei Männer Rast. Auf einem Hügel sahen sie drei Mühlen, deren Windräder sich wie verrückt drehten. Dabei wehte nicht das leiseste Lüftchen. Nuss. Antwortete der rothaarige Mann. Du warst das also? Du bist aber bei Puste, Mann um Mann, rühmte ihn der Soldat. Schau, wir drei sind Freunde und ziehen in die Welt hinaus. Jeder von uns hat eine außergewöhnliche Begabung. Und zusammen könnten wir große Dinge vollbringen. Lass doch deine Mühlen und komm mit uns. Ein freudiges Lächeln breitete sich auf dem Gesicht des rothaarigen Mannes aus. Und er gesellte sich zu dem kleinen Trupp. Als es Abend wurde, überholte ein junger Mann die Gruppe im Eilschritt. Das Erstaunliche war, dass er nur auf einem Bein ging. Mein lieber Freund, wie schaffst du es nur auf einem Bein so schnell vorwärts zu kommen? Fragte der Soldat erstaunt. Nun, wenn ich mit beiden Beinen laufe, bin ich schneller als ein Reh, ein Kaninchen und sogar schneller als ein Pferd. Das hat ja keinen Sinn, oder? Erwiderte der flinke junge Mann. Mann, oh Mann, das nenne ich eine außergewöhnliche Begabung. Willst du nicht mit uns kommen? Wir können alle etwas Außergewöhnliches. Zusammen wären wir ein starkes Team. So schnell der junge Mann laufen konnte, so schnell war er auch mit diesem Vorschlag einverstanden. Als es Nacht wurde, suchten die fünf Kumpane nach einem sicheren Ort zum Schlafen. Da sahen sie im Halbdunkeln ein kleines Männchen mit flottem Schnurrbart, das an einem Feuer saß und einen Bissen aß. Das war weiter nicht erstaunlich, nur der kleine Mann aß kein Schinkenbrot oder ein warmes Süppchen. Nein, er aß glühende Baumstrünke. Und das schien ihm auch noch zu schmecken. Hey du, pass auf! Du wirst dich verbrennen, rief der Soldat. Nur keine Bange, ich bin daran gewöhnt. Seit meiner Geburt esse ich zu jeder Mahlzeit 1 bis 2 glühende Baumstrünke. Ich finde, das schmeckt ganz hervorragend. Möchtet ihr probieren? Fragte der kleine Wicht. Natürlich wollten sie nicht probieren. Das ist aber eine ganz außergewöhnliche Gabe, Mann um Mann, erwiderte der junge Soldat. Möchtest du nicht mit uns kommen? Wir haben jeder ein ganz besonderes Talent. Und du würdest gut zu uns passen. Zu sechst sollte es uns gelingen, viel Geld zu verdienen. Das wäre doch toll, schlug der Soldat dem kleinen Männchen vor. Auch das kleine Männchen war sofort einverstanden. Alle freuten sich und dachten schon an das viele Geld, das sie bald verdienen würden. Und als sie sich für die Nacht unter einen Baum legten, träumte jeder der 6 Kumpane von Edelsteinen, Goldmünzen, Silbertalern. Am nächsten Morgen machten sie sich zusammen auf den Weg zum königlichen Schloss. Sie hörten, dass der König ein Wettrennen ausgeschrieben hatte. Wer das Wettrennen gegen mein schnellstes Pferd gewinnt, soll meine Tochter heiraten. Jedermann wusste, dass das schnellste Rennpferd, vor allem wenn die Prinzessin es ritt, blitzschnell war. Die 5 Kumpane fragten den schnellen Läufer, ob er sich melden wollte, und versprachen ihm zu helfen, falls er sich zum Rennen meldete. Selbstverständlich war der Junge damit einverstanden. Und so ging der junge Soldat zum König und sagte: Ihre Majestät, mit Verlaub, Einer meiner Freunde will die Herausforderung, schneller als ihr schnellstes Rennpferd zu rennen, gerne annehmen. Genauer gesagt, will mein Kumpan ohne Pferd antreten, wenn Hoheit es gestatten. Was? Ohne Pferd? Ich lach mich tot. Aber wenn du willst, warum nicht? Erwiderte der König belustigt. Aber wenn dein Läufer verliert, wird der Henker ihm und auch dir den Kopf abschlagen. Immer noch einverstanden, junger Mann? Diese Drohung machte dem Soldaten keine Angst. Er kannte ja den tollen Läufer. Das Ziel des Wettrennens war es, im Brunnen vor dem Stadttor einen Krug mit Wasser zu füllen und zurückzureiten zum Schloss. Wer als erster dort wieder ankam, sollte Sieger sein. Die Prinzessin erschien selbstbewusst in einem eleganten Reitgewand. Sie stieg auf ihr Pferd und man gab ihr einen leeren Wasserkrug. Auch der junge Läufer erhielt einen Krug. Dann wurde das Startzeichen gegeben. Die Prinzessin trieb ihren Hengst an und ließ ihn in Windeseile über den Feldweg galoppieren. Doch schon nach ein paar Minuten hatte der junge Läufer ihn zu Fuß überholt. Er kam als erster zum Brunnen, füllte eilig den Krug und sauste wieder in Richtung Schloss. Er hatte einen solchen Vorsprung, dass er dachte, sich unterwegs etwas ausruhen zu können. Unvorsichtigerweise hielt er unter einem Apfelbaum an, stellte den vollen Krug ab, legte sich ins hohe Gras, gähnte und schlief ein. Als die Prinzessin an ihm vorbeiritt, schnarchte er laut und zufrieden. Das war zu verlockend. Die Prinzessin stieg vom Pferd, leerte den Krug des jungen Läufers und stob mit ihrem Hengst davon, ganz sicher diesen Wettkampf zu gewinnen. Zum Glück hatte der Mann mit dem scharfen Blick das Wettrennen von einem Turm aus verfolgt. Er lud sein Gewehr und zielte auf den Stiel eines Apfels. Bing! Der Apfel fiel dem jungen Mann auf den Kopf und weckte ihn auf. Was mache ich denn hier? Stotterte er. Doch dann erinnerte er sich, dass er das Wettrennen gewinnen musste, sonst würde man ihm und auch dem jungen Soldaten den Kopf abschneiden. Jetzt bemerkte er auch seinen leeren Krug und die Prinzessin, die weit im Voraus auf das Schloss zusprengte. Ohne mit der Wimper zu zucken, rannte der junge Mann mit doppelter Geschwindigkeit zum Brunnen zurück, füllte erneut seinen Krug und lief zum Schloss. Und trotz allem hatte er eine Viertelstunde Vorsprung vor der jungen Prinzessin. Bis zu jenem Tag war es niemandem gelungen, die Prinzessin bei einem Wettrennen zu schlagen. Und jetzt kam da dieser Jüngling und schlug sie auch noch zu Fuß. Dem König tat sein Versprechen leid. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Sein engster Berater sah ihm die Pein an und machte ihm einen Vorschlag. Majestät, wir könnten diesen unangenehmen Sieger ganz einfach wieder loswerden. Wie wäre es, wenn Sie heute Abend den Soldaten und seine Kumpane zu einem Festessen einladen würden? Ich würde dann für alles weitere sorgen, Euer Gnaden. Gesagt, getan. Als die sechs Männer die ersten Gerichte mit den besten Weinen genossen hatten, begannen sie zu singen und zu lachen und bemerkten nicht, wie der König und sein Berater diskret verschwanden. Wenige Augenblicke später spuckte der Boden Feuer und Flamme und es wurde unerträglich heiß. Die Kumpane wollten fliehen, doch alle Türen waren verriegelt. Die sechs Kumpane begannen sich zu ängstigen. Alle, außer dem kleinen Männchen, das Feuer zum Fressen gern hatte. Es freute sich sogar, band sich eine Serviette um den Hals und rieb sich freudig die Hände. Oh, wie nett vom König. Er will mir einen ganz besonderen Gefallen tun und lässt meinen Lieblingsnachtisch servieren. Wirklich reizend. Und schon fraß der kleine Wicht alle Flammen vom Boden und von den Wänden, bis nichts mehr brannte. Auch außerhalb des Raumes rieb sich jemand genüsslich die Hände. Es war der königliche Berater. Nun, ich glaube, jetzt sollten unsere lieben Gäste durchgegart sein. Ach, was für ein schrecklicher Tod. Wache, macht das Tor auf, rief der listige Mann. Die Wachen öffneten das Tor. Und was musste der Berater des Königs entdecken? Die sechs Männer tafelten weiterhin vergnügt und mit großem Appetit. Sie lachten und scherzten, als ob nichts geschehen wäre. Wie hatten sie diesen fürchterlichen Brand nur überleben können? Nun, das weißt nur du. Am Hofe hat es nie jemand jemals erfahren. Der kleine Mann war zwar etwas rot im Gesicht, und wenn er rülpste, stiegen ein paar Rauchwölkchen auf. Aber wie hätte jemand ahnen können, dass er sich von Feuer und Glut ernährte? Der königliche Berater war von dieser tollen Leistung sehr beeindruckt. Er schlug dem König vor, ein Abkommen mit den sechs Kerlen auszuhandeln. So ging der Monarch würdigen Schrittes zum Soldaten und sagte: Hör mir gut zu. Wenn du auf meine Tochter verzichtest, werde ich dir so viel Gold mitgeben, wie du tragen kannst. Auch so viel Gold, wie mein Bediensteter tragen kann? Wollte der Soldat wissen und blinzelte dem Riesen schelmisch zu. Ja, so viel dein Bediensteter tragen kann, bestätigte der König. Dann bin ich einverstanden, sagte der Soldat. Armer König! Seine Diener schleppten tagelang Säcke voller Goldstücke an. Zuerst aus den Schatzkammern des Schlosses und dann aus der Reserve im Keller. Nie war es genug. Zum Schluss brachte man dem Riesen 10 Wagen voller Goldtaler, Schmuckstücke, Kronen und goldener Kelche. Der starke Mann buckelte das viele Gold mit Leichtigkeit auf seine Schulter. Der Soldat und seine Kumpanen verließen alsbald reich und zufrieden das Schloss und die Stadt. Während die tapferen Jungs sich vor lauter Lachen immer noch den Bauch hielten, schäumte der König vor Wut. Im ganzen Schloss war kein einziges Goldstück mehr übrig geblieben, und das machte ihn natürlich sehr böse. Er gab dem ungeschickten Berater einen Tritt vors Schienbein, riss sich selbst die Haare aus und lief kreuz und quer durch den Palast. Er wusste nicht, was er tun sollte. Armer König. Er ließ schließlich die Wache rufen und befahl: Fang die 6 Kerle ein und bring mir mein Gold zurück. Die Prinzessin aber, die sich in den tapferen Soldaten verliebt hatte, flehte ihren Vater an, den 6 Kumpanen nichts Böses anzutun. Die Wache machte sich auf den Weg und hatte unsere 6 Freunde bald eingeholt und umzingelt. Ergebt euch! Bringt das viele Gold wieder ins Schloss zurück, sonst hauen wir euch allen die Köpfe ab, schrie der Hauptmann der Wache. Ach so, das ist ja interessant. Die Köpfe wollt ihr uns abschneiden, das werden wir ja sehen. Lasst uns erst ein bisschen tanzen, sagte der Mann, der aus 10 Kilometern Mühlräder antreiben konnte. Er blies so stark, dass die Wachmänner auf ihren Pferden durch die Luft wirbelten und wie Herbstblätter im Wind flatterten. Ein Wachleutnant fiel direkt neben den Königspalast, lief zum König und berichtete, was mit der Garde passiert war. Dem König blieb so nichts anderes übrig, als sein Versprechen zu halten. Er schickte einen Boten zu den 6 Kumpanen, um ihnen die Botschaft zu überbringen. 2 Tage später, nun, wer errät's, wurde Hochzeit gefeiert. Und einige Jahre später machte man den tapferen Soldaten sogar zum König. Seine treuen Kumpane wurden seine engsten Berater. Sie dienten dem neuen König mit Eifer und großer Weisheit. Im Königreich lebten alle glücklich und zufrieden. Nun, was hätte bei den Talenten der 6 Kumpane schon Schlimmes passieren können? So lebten der neue König und seine Frau in großem Glück. Ein Glück, das dank der 5 Freunde sicherlich 5-mal größer war als bei normalen Königen und Königinnen.